Dank, Lange. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und vor allen Dingen freuen wir uns, dass wir hier sind. Und als nächstes spielen wir wieder ein modernes Märchen. Es trug